Obwohl ihr als Ensemblemitglieder Ausführende des gleichen Stückes seid, steht nichtsdestotrotz jeder auch für sich selbst. Gestaltet die Aufführung in individueller Selbstvergessenheit, unbekümmert um die anderen, mit größtmöglichem persönlichem Einfallsreichtum, dies allerdings innerhalb der Grenzen und Richtlinien des Stückes